Herzlich willkommen zu einem neuen Toffhofer Podcast, dieses Mal im Angebot M. Eine Stadt sucht einen Mörder. Wie euch sicher schon aufgefallen ist, habe ich dieses Mal nicht den Regisseur genannt. Das mache ich ja normalerweise so. In dem Fall läuft das aber hier alles ein bisschen anders, denn wir beschäftigen uns zwar mit dieser einen Story und dieser einen Geschichte, aber wir beschäftigen uns diesmal mit zwei Versionen dieser Geschichte. Und zwar gibt es einen Film, der so heißt, von 1932. Ja, bitte noch nicht abschalten. Ich weiß, manche sind jetzt schon kurz davor. Was, 1932? Gar keinen Bock drauf. Was ist das für ein alter Schinken? Glaubt mir, es lohnt sich. Also wenn ihr Bock auf gute Filme habt und wenn ihr Bock habt und wenn ihr generell affin seid für Thriller und Krimis und so, versucht es. Bleibt dran und vielleicht kann ich euch überzeugen, diesem Film eine Chance zu geben. Denn dieser Film spielt 1932. Es ist, wie gesagt, ein Krimi. Worum geht es grundsätzlich? Es geht um eine Stadt, die wird zunächst nicht näher benannt, aber wenn man den Film dann guckt, merkt man, dass es wahrscheinlich Berlin ist, dass das Ganze in Berlin spielt. Und ja, es geht im Grunde nur darum, nur in Anführungszeichen, um einen Kindermörder, der sein Unwesen treibt und immer wieder Kinder entführt und tötet. Und noch mehr als nur um den Kindermörder geht es vor allem auch darum, wie die Gesellschaft mit diesem Terror umgeht, also mit dieser Belastung, dass da draußen ein Irrer auf freiem Fuß ist, der unsere Kinder tötet und einfach nicht erwischt wird. Und ja, was das mit einer Gesellschaft macht, die natürlich dann mehr und mehr in den Ausnahmezustand gerät, weil diese Unsicherheit um sich greift. Und dahingehend ist dieser Film von Fritz Lang übrigens ein Film, der sehr, sehr gut gealtert ist. Fritz Lang an sich ist jemand, der sehr bekannt ist für alle Film-Nerds oder Freaks. Es ist so einer der größten deutschen Regisseure, die es jemals gab. Er hat zu einer Zeit gelebt, die sehr spannend war, nämlich volle Kanne hat er das miterlebt, den Aufstieg der Nationalsozialisten, ist letzten Endes auch aus Nazi-Deutschland geflohen oder hat sich verabschiedet, besser gesagt, und hat dann in Amerika Filme gemacht, kam dann am Ende seiner Karriere, Ende der 50er, wieder zurück nach Deutschland und hat hier noch ein paar Filme gemacht. Und seine Filme beschäftigen sich witzigerweise sehr oft mit Menschen und mit Gesellschaften und mit Ausnahmesituationen für diese Gesellschaften. Er selber hat immer mal wieder auch abgestritten, dass er da ganz konkrete Parallelen zieht oder ganz bewusst auf etwas anspielt. Aber wenn man seine Filme sieht, ist es trotzdem sehr stark erkennbar. Und dieser Film, M, macht da gar keine Ausnahme. Und das ist das, warum ich diesen Film trotzdem vorstellen möchte. Ich habe ihn nämlich auch selbst jetzt das erste Mal gesehen, obwohl er mir seit vielen Jahren als absoluter Klassiker bekannt ist. Aber M ist ein Film, der unfassbar gut gealtert ist. Also ich selber konnte es nicht glauben, während ich den Film geguckt habe, weil auch ich, genau wie ihr wahrscheinlich, wenn ihr hört 1932, mal gucken, was das wird, mal gucken, ob das heute noch Spaß macht oder ob das nicht irgendwie ein bisschen antiquiriert daherkommt. Und es gibt Filme, die altern nicht so gut, wo man dann vielleicht als Filmfreak dann trotzdem noch so erkennen kann, das und das war natürlich wegweisend und deswegen ist das immer noch gut. Aber es gibt auch für mich wenig Filme aus dieser Zeit, zumindest die ich gesehen habe, wo ich sage, okay, die sind exakt genauso gut heute. Also meistens macht man da so einen Kompromiss, drückt ein Auge zu und denkt sich, gut, die ein, zwei Aspekte, die sind jetzt irgendwie nicht mehr so gut. Aber ich kann schon noch verstehen, was die Absicht dahinter war. Und das kann man schon mal gucken. So, man relativiert das dann so. Bei M würde ich das überhaupt nicht machen. Dieser Film ist super, super gut. Ich sag's einfach mal so ganz plump. Es ist wirklich ein Meisterwerk, meiner Meinung nach. Und Fritz Lang ist bekannt, weil er eben immer wieder die Konvention des Kinos geformt hat und ein wegweisender Künstler war in diesem Bereich und eben durch seine bewegte Geschichte natürlich auch mit seiner Flucht aus Nazi-Deutschland eben auch, seine Filme sind dadurch doppelt spannend, weil sie natürlich in einer Zeit entstehen, die voller Umbruch ist und voller Grausamkeit und voller Gefahren und das geht an seinen Filmen natürlich auch nicht spurlos vorüber. Aber M speziell 1932 entsteht noch bevor das alles so richtig losgeht und so richtig ins Rollen kommt. Und trotzdem hat Fritz Lang hier schon unglaublich den Finger auf dem Puls der Zeit. Und trotzdem ist der Film nicht schlecht gealtert, denn es geht eben um diese Stadt, um diesen Kindermörder und um diese Hysterie. Und das, wenn man sich das heute anschaut, es passt so unfassbar gut, auch in unsere Zeit. In einer Zeit, wo sich über alle möglichen Dinge empört wird und wo sich jeder sagt, ich habe hier meine eigene Realität, ich habe hier meine eigenen Fakten und ich habe hier auch meine eigenen Gesetze, an die ich mich halten will. Und all das kritisiert er in diesem Film unglaublich effektiv und wohlgemerkt natürlich für eine Zeit, wo man sagt, schwierig, also an sich eine schwierige Zeit, wenn man Krimis macht, also weil das auch eine Zeit ist, wo es viele Heile-Welt-Filme auch gibt und immer wieder gibt es ja solche Epochen Und bis heute gibt es ja Themen, die sind einfach Tabus oder die sind kritisch. Und je nachdem, wie sie im Film beleuchtet werden, ja, verursacht das öffentliches Ärgernis. Das kennt man alles. Also das ist jetzt nicht irgendwie was Neues oder etwas Vergangenes auch nicht. Sondern das ist allgegenwärtig. Und in dem Fall vor allem 1932 einen Film über einen Kindermörder zu machen. Und das, der entscheidende Unterschied zu vielen Darstellungen heute wie früher ist, dass Fritz Lang ihn nicht einfach nur als Monster darstellt. Was leicht wäre, was auch in manchen Szenen ganz klar so ist, weil er ist ein Kindermörder und das verdrängt der Film auch nicht. Und deswegen haben wir natürlich eine Abneigung gegenüber ihm, vor allem wenn wir diese unschuldigen Kinder irgendwo einsam durch die Straßen laufend sehen und dann sehen wir seinen Schatten und wir wissen genau, was letzten Endes passieren wird, auch wenn wir es übrigens in diesem Film einfach gar nicht sehen. Also dieser Film völlig im Grunde ohne diese extreme Brutalität auskommt und deswegen aber nicht weniger spannend oder intensiv ist. Also das ist für mich ein unglaublich starker Film und ja, dementsprechend konnte ich nicht anders, als darüber zu reden, weil dieser Film natürlich auch, und ich glaube, das sieht man sogar, wenn man nicht sich jetzt explizit mit Filmhistorie beschäftigt hat, dieser Film ist unverhältnismäßig modern in seinen Stilmitteln. Also wir kennen ja viele Prinzipien aus dem modernen Film, auch wenn wir uns sie nicht bewusst machen. Wir haben einfach ein gewisses, ja, gewisse Sehgewohnheiten. Wir erwarten gewisse Dinge im Film und eine gewisse Schnelligkeit zum Beispiel in gewissen Szenen. Und das ist an sich natürlich teilweise auch ein Problem, weil manche Leute einfach keine Geduld mehr haben für einen Film, der sich mehr Zeit nimmt. Das ist an sich ein Problem heute. Alles muss immer möglichst schnell und effektiv geschnitten werden und da darf kein Raum zum Atmen sein im Grunde. Und viele Leute haben sich daran gewöhnt und gucken, konsumieren ihre ganzen Inhalte so. Also das ist ja genauso die Sache mit YouTube und mit Videos, die dort von Leuten produziert und konsumiert werden. Also das ist alles immer sehr schnell und effektiv muss das sein. Und wehe, ich habe nur zwei Sekunden in Anführungszeichen Langeweile. Also wehe, ich habe da nur zwei Sekunden, in denen ich nicht was Neues präsentiert kriege. Und natürlich ist M insofern natürlich ein Film seiner Zeit, dass er sich diese Ruhe gönnt und das nimmt. Aber das tun für mich halt auch die besten Filme heute, auch die heute produziert werden, dass sie nicht da durchhetzen. Und das tut dieser Film auch nicht. Der nimmt sich wirklich die Zeit und zeigt auch dann ganz verschiedene Perspektiven auf dieses Thema. Denn in einem traditionellen Krimi hätten wir vielleicht nur die Seite der Polizei und die Seite des Mörders. Und wir sehen die abwechselnd ab und zu und sehen eben, wie sich das zuspitzt. Und meistens wird der Mörder auch immer nur bei grausamen Taten dargestellt. Und dementsprechend wird es auch recht einseitig und simpel, den einzuordnen. Das kann auch effektiv sein und das kann auch gut sein. Es gibt gute Filme wie Sieben, in denen ja, der Killer eigentlich keine ausgleichenden Attribute bekommt. Der ist einfach nur ein Monster von Anfang bis Ende. Und das ist auch okay und das kann auch funktionieren und kann auch spannend sein. Aber natürlich ist es besonders spannend, dass ein Film von 1932 diesen Weg nicht geht, sondern dass wir einen klaren Antagonisten haben, diesen Kindermörder. Peter Lorre spielt den und er ist, wenn wir ihn im Umgang mit diesen Kindern sehen, ist uns absolut klar, was seine Absichten sind. Er ist nicht, eben wir sehen die Brutalität nicht, aber es bleibt kein Zweifel daran, was er vorhat. Er ist ganz klar ein Jäger in diesen Momenten, er jagt diese Kinder. Doch der Film dreht sich mit der Zeit und insofern muss ich ein bisschen in die Handlung natürlich eingreifen, beziehungsweise es ist ein Film von 1932, ich greife die Handlung jetzt hier im Grunde komplett vorweg, also kurze Spoilerwarnung für alle, die das alle nicht wissen wollen, aber sind wir ehrlich, guckt ihr euch den Film jetzt basierend darauf, was ich bis jetzt gesagt habe, wirklich an? Wahrscheinlich die meisten nicht, deswegen gehe ich einfach weiter drauf ein und ich sage euch auch, der Film verliert nicht unbedingt an Kraft oder an Wirkung, wenn ihr das schon wisst, in welche Richtung dieser Film geht. Denn letzten Endes sehen wir eben in M nicht nur die Seite der Polizei und die Seite des Killers, sondern wir sehen vor allem die Gesellschaft und die verschiedenen Schichten dazwischen und wie die darauf reagieren. Diese Stadt wird immer mehr in Panik versetzt. Man hat immer mehr Angst mit jedem Opfer, das auftaucht oder mit jedem Kind, das verschwindet, verbreitet sich eben noch mehr Panik und Frustration auch und die Leute fühlen sich nicht sicher und nicht geschützt in ihrer Gesellschaft. Und ich glaube, all diese Thematiken, wenn ich sie schon so anschneide, das kommt uns doch alles irgendwie vertraut vor. Also genauso wie wir heute in einer schwierigen politischen Gesellschaft leben, in der mit Angst zum Beispiel Politik gemacht wird, mit Vorurteilen gibt es immer noch viele Menschen, die zum Beispiel auf Flüchtlinge reagieren und annehmen, das sind einfach alle schlechte Menschen oder was auch immer. Und sobald irgendwas passiert, die Gemüter kochen sehr schnell hoch und die Leute sind sehr unruhig und handeln sehr irrational. Und damit spielt dieser Film schon vor über 80 Jahren. Denn letzten Endes ist der Killer nicht so sicher in seiner Position, wie er denkt. Denn das organisierte Verbrechen tatsächlich, also so die verschiedenen Schichten, es gibt die Puffbesitzer, was auch immer, die Bettler, also ich will mit keinem Wort eigentlich sagen, dass Bettler zum organisierten Verbrechen gehören oder so, aber halt, also so sage ich mal, die Schichten, die nicht zu den Besten gehören in der gesellschaftlichen Ansicht, Also eben so ein bisschen zwielichtige Berufe oder eben arme Menschen oder was auch immer. Und alle die sind so ein bisschen organisiert in diesem Film, witzigerweise. Es gibt fast so etwas wie eine Gewerkschaft, was auch den Film an manchen Stellen zum Beispiel lustig wirken lässt. Und das ist das unglaublich Tolle an diesem Film, dass er auch so verschiedene Genres bedient. Dass er zum Teil ein knallharter Krimi ist, der darum geht, wie dieser Kindermörder seine Opfer sucht und wie die Polizei versucht, irgendwie ihn dingfest zu machen. Und dann geht er teilweise in fast humoreske Aspekte über, wo dann dann so eine Vereinigung von Kriminellen berät, wie sie jetzt selber diesen Killer kriegen wollen. Denn der stört so sehr ihr Tagesgeschäft, weil die Polizei eben blinde Razzien überall veranstaltet und eben ganze Freudenhäuser hochnimmt. Und dementsprechend ist das wirtschaftliche Einkommen auch von einem Puffbesitzer zum Beispiel in Schwanken geraten. Und so berät dann ja im Grunde eine Vereinigung von Verbrechern, wie man diesen Mörder kriegen soll. Und das kann unter Umständen auch mal witzig sogar wirken, absolut. Aber das Gute ist eben, dass dieser Film diese Mischung aus Genre so fließend macht und ja fast wie in Kapiteln in verschiedene Genre wechselt und es sich aber nicht beißt. Und das ist das große Genie daran und wie gut Fritz Lang das gemacht hat. Es ist immer ein bisschen schwierig natürlich zu sagen, wie der Film im Gesamten wirkt, denn es gibt von diesem Film nicht die komplette Fassung bis heute. Das ist auch so ein spannendes Trivia nebenbei mal. Der Film dauert eigentlich so 117 Minuten und die Version ging vor allem in der Zeit, eben 1932 ist der Film entstanden, dann kamen die Nazis an die Macht, haben den Film auch verboten. Es wurden also viele Versionen davon vernichtet und letzten Endes die komplette Originalversion, die volle Version, die es gibt, die gibt es eigentlich heute nicht mehr. Man hat über die Jahre immer wieder Schnipsel gefunden, hat die dann ganz kompliziert restauriert und wiederhergestellt. Das ist übrigens auch eine Story, die zu Fritz Langs anderem Meisterwerk Metropolis immer die Runde macht. Da tauchen alle paar Jahre wieder neue Schnipsel auf, es ist wie so eine Indiana-Jones-Geschichte. Und die aktuellste Version von M ist von 2011. Seitdem ist der Film 111 Minuten lang, also es fehlen nur noch 6 Minuten circa. Und eben, man kann dem Film folgen, es gibt also keine gröberen Lücken oder so. Aber es ist natürlich immer interessant, sich zu fragen, inwiefern da noch Sachen fehlen vielleicht, die das nochmal verändert hätten, die Botschaft. Aber wenn man hier jetzt mal klar sagt, was hier an Inhalten ist, der Film beschäftigt sich also mit diesem Triebtäter, mit diesem Kindermörder und lässt ihn aber nicht als zweidimensionales Monster dastehen, sondern in seinem letzten Drittel, nachdem ja so das organisierte Verbrechen sich aufmacht und diesen Mörder selber stellen will und es letzten Endes sogar schafft. Sie locken ihn in eine Falle und die Sympathie wechselt komplett an der Stelle. Also während der Mörder sich irgendwo versteckt in einem Gebäude und nach diese Kriminellen auf ihn zukommen und ihn erwischen wollen, wirkt er wie ein ängstliches Tier. Also er ist wirklich in die Enge gedrängt und er wirkt nicht mehr wie der kalte, berechnende Mörder. Und das muss man sich wirklich vorstellen, das ist ja bis heute so ein Thema, also oder wäre bis heute ein schwieriges Thema, einen Kindermörder explizit, das ist ja das Unschuldigste, was sich die Leute vorstellen können, Kinder. Und jemand, der diese armen Geschöpfe tötet, dem eine komplexe Nuance zu geben, den nicht einfach nur als Monster darzustellen, das ist bis heute ungewöhnlich und erst recht in dieser Zeit. Letzten Endes stellen ihn nämlich diese ja, Verbrecher dann, oder dieses Syndikat im Grunde, und stellen ihn vor eine Art Schauprozess und wollen ihn eigentlich am Ende des Films selbst einfach töten. Und ja, wollen sie es aber mit ihrem Gewissen schon noch vereinbaren und wollen ihm schon noch die Möglichkeit geben, sich zu verteidigen, ein letztes Plädoyer abzugeben. Und da wird völlig klar, dass dieser Mensch krank ist und kann natürlich dementsprechend nicht so in Gänze für seine Taten verantwortlich gemacht werden. Er muss natürlich trotzdem vor ein Gericht und man muss trotzdem mit ihm verfahren. Aber das ist super spannend, wie dieser Film in ein Gericht, ja, in ein Gerichtsdrama auch noch umschwankt. Und all diese Genres haben wir drin, Krimi, so Gerichtsdrama, zwischendurch ist es teilweise sogar eben humoresk, vor allem auch, wie die Bevölkerung untereinander miteinander umgeht. Also diese Hysterie ist fast schon zum Lachen an manchen Stellen, weil sie völlig blind ist und völlig blinder Wahn und alle flippen völlig aus und haben gar kein System dahinter, weil sie nicht wissen, wie sie sonst mit der Situation umgehen sollen, mit diesem Terror. Und all das steckt in diesem Film und deswegen ist es wirklich ein Film, den ich jedem empfehlen würde, weil er eben so unglaublich gut gealtert ist. Also wenn man überhaupt einen Kritikpunkt finden will, dann gibt es natürlich ein, zwei schauspielerische Leistungen in dem Film, die natürlich aus heutiger Sicht ein bisschen überdramatisiert wirken, weil die Leute da einfach anders gesprochen haben, sehr ausfallende Gesten und starke Handbewegungen und sowas. Aber ich sag's euch, das sind zwei, drei Momente und das ist völlig in Ordnung und dafür gibt's trotzdem zum Beispiel eine tolle Darbietung. Also der Killer selbst, der Kindermörder, der ist toll gespielt, auch in seinem Schlussplädoyer, wo er sich verteidigen will und funktioniert wirklich ungelogen bis heute so gut. Was uns zu einem anderen Aspekt dieses Podcasts bringt und dieser Folge, denn das hat man sich auch an anderer Stelle gedacht. Viele haben sich gedacht, ach M, das ist eine zeitlose Geschichte, die funktioniert super, es geht um Massenhysterie, um ja darum auch, wie das ausgenutzt wird von manchen ja, Parteien in der Öffentlichkeit. Und dann hat man sich gedacht, 2019, also letztes Jahr, lass uns doch eine Miniserie daraus machen. Lass uns das doch nochmal machen, diese Geschichte. Und gucken wir doch einfach mal, was dabei rauskommt. Diese Miniserie könnt ihr euch angucken. Die gibt es auf TV Now unter anderem. Ich glaube, so ein TV Now-Zugang. Es gibt eben einen Testzugang. Also ihr könnt euch sie einfach so anschauen, wenn ihr wollt. Aber das Ganze gibt es auch auf Amazon Prime oder was auch immer. Letzten Endes lief das Ganze auch auf RTL. Das kann natürlich schon eine Richtung sein, in die man jetzt denkt. Wenn ein Programm oder eine Sendung auf RTL läuft, dann denkt man sich, wer weiß, wie gut das ist. TV Now, glaube ich, ist auch die Plattform von RTL. Also dementsprechend, ja, kann man da verständlicherweise ein gewisses Urteil jetzt vorab fällen. Aber trotzdem wollte ich selber mir das anschauen und wollte mir und habe mir überlegt, kann das überhaupt gut sein? Ist das überhaupt machbar, weil eben dieser alte Film so gut gealtert ist? Also es gibt ja schon auch Remakes, wo man das ein bisschen verstehen kann, wo man sich sagt, ja gut, das ist eine tolle Idee zum Beispiel, eine tolle Thematik, aber Punkt A, Punkt B, Punkt C, die drei Sachen, die sind natürlich heute nicht mehr ganz so zeitgemäß. Vielleicht sollte man das mal, vielleicht könnte man da noch einen neuen Aspekt zum Beispiel auch finden oder einen neuen Dreh- und Angelpunkt, um diese Geschichte in die Neuzeit zu holen. Und ich glaube, das hat man sich auch bei der Miniserie gedacht, die übrigens auch genauso heißt, M, eine Stadt sucht einen Mörder. Besteht, wie gesagt, aus 6 Folgen. Primär hat hier die Regie David Schalko übernommen. Schalko ist mir kein Begriff gewesen vorher. Ich habe auch gegoogelt. Der ist primär bekannt aktuell ja als Autor und Regisseur von einer Satire-Sendung in Österreich. Willkommen in Österreich heißt die. Das ist so ein bisschen, jetzt mal unter Anführungsstrichen, das Pendant zu sowas wie Neo Magazin Royal. Eben ist so eine Late-Night-Show mit 2 Hosts und die haben immer wieder Gäste und greifen da eben auch satirisch, ja, politische Themen auf oder gesellschaftsrelevante Sachen. Und da ist er sehr stark involviert und hat eben scheinbar aus irgendeinem Grund gedacht, komm, lass mal diese Serie machen. Und das Ganze spielt jetzt auch in Österreich, in dem Fall in Wien dann. Also es spielt nicht mehr in Berlin wie in der Ursprungsversion. Und das Ganze ist auch sehr klar an die österreichische Kultur und Gesellschaft angegliedert. Und das ist der erste Punkt, den ich loben muss auf jeden Fall. Dass hier, es gibt hier schon diese Idee von öffentlicher Hetze und Empörung, vor allem in Bezug auf Flüchtlingskrise und sowas alles. Also man hat auch hier sich gedacht, hey, wie können wir dieses Thema noch mehr in die Gegenwart holen? Und die Idee selber finde ich gar nicht verkehrt. Die finde ich eigentlich gar nicht so dumm, dass man eben damit ein bisschen spielt, wie vor allem heute, vor allem politische Strömungen, die Unsicherheit und die Ängste einer Bevölkerung ausnutzt. Und das macht diese Miniserie eben auch. Sie erfindet dazu auch ein paar neue Figuren, die es in der ursprünglichen Handlung nicht gibt. Primär zum Beispiel den Innenminister des Landes Österreichs, der hat so seine ganz eigenen Prinzipien und Machenschaften, wie er ja diese Situation mit dem Kindermörder auf freiem Fuß, wie er das für sich nutzen will, um ja einen strengeren Kontrollstaat zu etablieren, irgendwelche Sicherheitspakete, die natürlich dann viel öffentlichen Anklang finden, weil alle verunsichert sind und Angst haben und sich denken, hey, hier gibt es jemanden, der uns Sicherheit bietet. Also hier sind die Parallelen sind sehr deutlich und die Message ist auch sehr transparent. Also die Serie hält da nicht wirklich hinterm Berg oder ist da super komplex, sondern das ist eigentlich sehr, sehr schnell, sehr, sehr offensichtlich. Und wir haben hier eine sehr, sehr hochkarätige Besetzung an manchen Stellen auch. Also der Vater eines der Opfer ist Lars Eidinger, ist ein sehr, sehr bekannter, guter deutscher Schauspieler. Wir haben Moritz Bleibtreu in der Serie, Udo Kier kennt man vielleicht auch, weiß ich nicht, ob das jetzt für jeden, das sind vielleicht Namen, die ihr vielleicht optisch jetzt nicht vor euch habt, aber an sich sind es sehr, sehr bekannte deutsche Schauspieler. Sophie Reuss und völlig random nebenbei spielt auch Bela B. mit, also der Drummer von den Ärzten spielt auch eine Rolle in dieser Serie. Es ist sehr willkürlich, diese Besetzung. Aber an sich kann man sagen, vor der Kamera ist hier schon einiges an Talent zu sehen. Das kann man nicht bestreiten. Und eben, wenn ich euch so diese Idee oder diese Prämisse erkläre, dass man das alles so ein bisschen in die Neuzeit geholt hat und das ein bisschen stärker an faschistische Politik anlegt, das klingt alles ziemlich gut. Leider ist es das Einzige, was ich loben kann. Die Idee, die Ausführung ist katastrophal. Und ich meine nicht katastrophal in Bezug auf diesen alten Film, so dass man vielleicht einfach Fritz Lang nicht gerecht werden kann, weil Fritz Lang ein Genie ist und ein Meisterwerk geschaffen hat. Gar nicht darauf bezogen, sondern tatsächlich unabhängig davon, diese 6 Folgen, versucht, das wird so platt erzählt. Also ich habe mir wirklich eine ewig lange Liste gemacht, aber allein schon technisch natürlich. Man kann das natürlich immer auch ganz gut mit dem alten Film vergleichen, aber es ist auch unabhängig davon einfach schlecht. Also in dem alten Film von 1932, das ist vor allem technisch ein Meisterwerk. Vor allem, wenn man sich das heute anguckt, da sind Kamerafahrten drin und Sachen, die, teilweise habe ich gar nicht verstanden, wie die das damals schon machen konnten. Heute hat man viel komplexere Konstruktionen, Kamerakräne, die viel mehr können. Und trotzdem hat man in diesem alten Film schon eine Szene, wo die Kamera auf eine Fensterscheibe zufährt, in ein Haus rein und dann verschwindet die Fensterscheibe plötzlich. wenn man genau hinguckt, sieht man es auch. Die haben einfach die Fensterscheibe in der Mitte dann geteilt und man sieht dann halt als Zuschauer nur noch das Glas und kann dadurch nicht, so, wenn man nicht genau hinschaut, kann man nicht erkennen, dass sie eigentlich gerade die Scheibe zur Seite fahren. Aber das sind alles so Techniken und Ideen, die man heute ganz gängig sieht, heute meistens mit Computereffekten, dass die Kamera irgendwie eben durch das Glas durchfährt und dann erst realisiert man als Zuschauer, ah gut, das Glas war wohl computeranimiert und dann haben die halt einfach das so aussehen lassen können, als wenn da ein Fenster wäre. Aber eben all solche Methoden und also wirklich technisch ist dieser alte Film unglaublich gut gemacht. Also wirklich und nicht nur für seine Zeit, sondern auch aus heutiger Sicht. Das ist heute noch richtig, richtig schön und gut anzusehen. Und diese neue Serie, puh, also ich muss ehrlich sagen, ich hatte nach der ersten Hälfte der ersten Folge schon fast keine Lust mehr. Also ich hätte wirklich fast ausgeschaltet und das ist eigentlich selten, weil eigentlich quäle ich mich schon immer zu einem gewissen Maß durch Sachen durch. Bei Filmen halte ich es eigentlich meistens generell aus, weil ich mir denke, gut, das sind jetzt 2, 2,5 Stunden maximal. So, das kriege ich jetzt schon rum. Aber bei so einer Serie ist schon immer dieses Gefühl, puh, also wenn ich schon die erste von 6 Folgen nicht mag, eben, da kommen halt noch 5 Folgen, nochmal 5 Stunden, das wird dann schon hart. Ich habe es aber übrigens durchgezogen, ich habe es wirklich komplett fertig geguckt. Aber eben, um das jetzt, klar, es wird jetzt ein bisschen technisch für manche Zuschauer nicht ganz, Zuhörer nicht ganz so interessant, aber allein das Color Grading, also damit ist gemeint, dass man, wenn man eben, der Film wird gedreht und im Nachhinein wird am Computer zum Beispiel, wird sehr viel noch bearbeitet, also wie die Lichtstimmung sein soll, bestimmte Objekte im Film werden tatsächlich farblich stark korrigiert, damit eine ganz andere Stimmung entsteht. Das ist nichts Neues, das ist sehr gängig, das macht man seit einigen Jahren schon. Und das eben wird bei manchen Filmen auch sehr ins Extreme gepusht. Also als Beispiel zum Beispiel 300 kennen vielleicht viele diesen Film von Zack Snyder. Das ist ja alles so extrem gecolorgraded und bearbeitet, dass es oft aussieht wie so alte, ja, Malereien von griechischen Göttern oder so auf so brauner Wand. So, also das ist alles so ein bisschen bräunlich und bronzefarben. Und also da ist ja auch eine sehr starke Verfremdung und es sieht überhaupt nicht mehr aus wie die reale Welt. Aber es passt natürlich zum Gesamtkonzept super gut und macht da Sinn. Und hier hat man sich das zum Beispiel auch überlegt, man wollte halt, das Ganze spielt im Winter und es schneit die ganze Zeit und dadurch hat man automatisch starke Weiß- und Schwarzkontraste, viel Grau- und Weißtöne nur. Und daraus poppt dann immer so Rot auf. Also das ist so die Markenzeichenfarbe dieser Serie, dass man immer Rot als Highlight hat. Also die Jacke des ersten Mädchens, das verschwindet, oder das erste Mädchen, von dem man weiß, eben ist auch knallrot und brennt natürlich raus aus diesem ganzen Rest, aber es ist eben so plump, also wie gesagt, das ist wirklich nach den ersten 5 Minuten so und man hat das Gefühl, dass die sich dachten, na gut, also hey, dieser rote Farbtupfer, der hat auch bei Schindlers Liste schon Wunder gewirkt und das hat auch unglaublich toll gewirkt, lass uns das doch auch mal machen, also es wirkt wirklich so platt, die Idee, und es schneit eben ständig, aber zum Beispiel merkt man dann auch technisch, wie das umgesetzt ist oder dramaturgisch. Es schneit aus Eimern, aber die Leute sind teilweise auch gar nicht richtig warm angezogen. Also die haben da nicht mal einen Schal, die Jacken haben die offen. Und ich denke mir so, also wenn es hier kalt genug ist, dass es schneit, die Leute sehen halt aus wie an einem Set. Also man merkt halt auch, dass es einfach, es wirkt künstlich und nicht sehr, ja, originalgetreu umgesetzt. Auch wenn es regnet, das ist auch so ein ganz toller Klassiker in Filmen. Es ist immer schwierig, wenn man eine Szene in einem Drehbuch hat und da soll es regnen, und es regnet an dem Tag einfach nicht. Dann hat man einfach Pech als Crew oder teilweise dreht man im Studio, das heißt, man hat da nie Regen, weil man eigentlich überdacht ist. Und dann gibt es eben Regenmaschinen. Das sind einfach große Konstruktionen, die einfach nur Sprinkler sind, die versuchen sollen, möglichst realistisch, ja, Regen zu produzieren. Und das ist in Filmen generell immer etwas, was man gerne so ein bisschen übertreibt. Also der Regen, also wenn es stark regnet in Filmen, dann wirkt das oft eh schon eher wie in einer Dusche zu stehen. Aber manchmal wird es halt effektiv benutzt, also um wieder eine Referenz zu bringen. In 7 zum Beispiel gibt es auch viele Szenen, die im Regen stattfinden. Und da schüttet es wirklich wie aus Eimern, völlig irre, ununterbrochen. Die Leute ertrinken fast im Regen, wenn sie nur schon am Laufen über die Straße sind. Und das hat man hier wohl auch gedacht. Also an manchen Stellen dachte man sich, man braucht auch Regen. Was halt immer blöd ist, ist, wenn es halt zu sehr auffällt, dass es eben zum Beispiel keine ordentliche Regenmaschine ist. Und dann sieht man an manchen Wänden wirklich das Wasser runterlaufen, wie als wenn irgendwie ein Wasserrohr geplatzt wäre an der Hauswand oder so. Und das sieht halt einfach billig aus. Ich weiß, das sind natürlich technische Kleinigkeiten und Details, die vielleicht auch nicht jedem auffallen würden. Aber so ein anderes Beispiel sind auch so Szenen, die bei Gewitter spielen sollen. Und dann hat man aber halt kein Gewitter, logischerweise, weil das kann man ja gar nicht kontrollieren. Also muss man das irgendwie faken. Oder man müsste halt dann die Szene umschreiben und sagen, hey, vielleicht funktioniert unsere Szene auch ohne krasses Gewitter. Aber dann merkt man so, okay, also teilweise gibt es Szenen, die sind, glaube ich, bei Tageslicht gedreht und sollen bei Nacht spielen. Das fällt dann immer auf, weil einfach die Beleuchtung, die Menschen, alles sieht halt anders aus. Da kann man noch so die Farbe runterdrehen und rausnehmen aus dem Ganzen. Das fällt halt trotzdem auf. Und da ist immer die Frage, okay, kann man das auch anders machen oder hat man da auch mal die Geduld, bei Nacht zu drehen? Leider nein. Also hier ist auch irgendwo vielleicht das Problem, dass die Idee einer Szene teilweise größer ist als das Budget der Serie. Das kann auch alles sein. Ich bin mir sicher, hier gibt sich hinter der Kamera auch jeder alle Mühe, aber was halt bei rauskommt, ist teilweise wirklich sehr, sehr amateurhaft und eher ein bisschen plump. Und das geht auch immer so weiter. Zum Beispiel ein großer Unterschied auch wieder, das ist immer ganz interessant, die Filme dann zu vergleichen dahingehend. Im Original von 1932 in diesem Film gibt es keinen Soundtrack. Es gibt, es ist wie gesagt einer der ersten Tonfilme und Fritz Lang hat sehr bewusst mit dieser Idee gespielt. Das heißt, er hat manchmal Szenen im Film, da fahren Autos durch die Gegend, wir sind eben wie gesagt in Berlin in der Großstadt und wir hören gar nichts, es ist vollkommene Stille. Und das Einzige, was wir an Musik in diesem Film haben, ist ein Pfeifen. Und zwar immer, wenn der Killer auftaucht oder wenn er ja, seine Präsenz spürbar gemacht werden soll, dann hören wir ein bestimmtes Pfeifen, was der Kindermörder scheinbar immer vor sich hin pfeift, wenn er ja auf der Jagd ist. Und das ist alles, was wir haben. In dem ganzen Film gibt es sonst keinen Soundtrack, nur ab und zu dieses Pfeifen. Und als Kontrast dazu sogar manchmal Szenen mit vollkommener Stille, wo man gar nichts hört. Und das ist eben auch sowas, wo man dann merkt, und das funktioniert heute wirklich ungelogen genauso gut. Das ist so effektiv und so spannend an manchen Stellen. Und in dieser Serie hat man sich halt gedacht, nee, weißt du was? Wir machen ganz klassisch den Soundtrack und wirklich unter jede Szene, die halbwegs spannend sein soll, wo man nicht weiß, was als nächstes passiert, kommt wirklich diese ganz klassische, ominöse Musik und auch dieses Pfeifen, dieses berühmte Stück dann, was auch schon vor M existiert hat. Ich habe extra den Titel rausgeschrieben, weil jeder kennt das, glaube ich. Ich kann es leider nicht pfeifen, ich kann nicht pfeifen. Das ist, ja, Fun Fact, ich kann es nicht. Und zwar ist das in der Halle des Bergkönigs. Das könnt ihr ja googeln und dann wisst ihr, welches Stück gemeint ist. Das kennt jeder. Und in dieser neuen Serie will man natürlich auch dieses Stück benutzen, weil das war ganz berühmt im alten Film. Immer wenn diese Musik kam, wusste man, jetzt wird es gefährlich oder so. Und in dieser Serie wird es einfach penetrant in jeder Folge gefühlt 17 Mal gespielt. Irgendwelche Charaktere, einfach so willkürliche Charaktere auf der Straße, pfeifen das vor sich hin. Einfach so ohne Grund. Und das, da weiß man dann auch nicht mehr, ist das jetzt noch eine Hommage? Wollt ihr irgendwie einen kleinen Liebesbrief an diesen alten Film schreiben? Oder denkt ihr einfach nur, ihr müsst einfach nur alles wiederholen und möglichst oft und möglichst penetrant, was der alte Film gemacht hat, und dann wird es automatisch Gold? Leider eben gar nicht, sondern es ist wirklich penetrant und anstrengend und wirkt so aufgesetzt. Und leider ist das eben auch mit den schauspielerischen Leistungen. Also wie gesagt, es ist eine sehr, sehr gute Besetzung an sich. Also Lars Eidinger zum Beispiel. Aber Lars Eidinger hat erstens mal kaum was zu tun in dieser Serie. Er ist der Vater eben eines der ersten Opfer. Man hat den Eindruck in der ersten Folge, es geht wirklich auch um ihn und seine Beziehung zu der Mutter. Also eben, er geht ihr fremd, das merkt man schon in der ersten Folge, dass er eben, also wir lernen ihn so kennen, dass er eindeutig der Mutter fremd geht. Und man denkt sich irgendwie, ah okay, die Serie ist deswegen so viel länger als dieser Film und deswegen sind es 6 Folgen, weil man die Opfer und diese Gesellschaft noch komplexer darstellen will, was ja an sich ein löbliches Ziel ist oder auch eine gute Idee. Aber dann ist es so klischeebehaftet, also ich habe es manchmal nicht ausgehalten. Also Lars Eidinger hat auch wirklich die emotionale Reichweite in dieser Serie von einer Schildkröte oder so. Er macht einfach gar nichts. Also im Grunde, wenn man sich vorstellt, das ist ein Typ, dessen einzige Tochter jetzt entführt wurde, letzten Endes wird die Leiche ja auch gefunden. Und es gibt nicht eine Szene, in der wirklich emotional wird. So, der ist eigentlich die ganze Zeit eher so ein bisschen blutleer und alles scheint ihm egal zu sein. Und man versteht aber halt auch nicht, warum. Also seine Figur wird auch nicht dahingehend komplexer, dass wir verstehen, warum er so teilnahmslos ist. Und so ist das halt leider für viele Leute in dieser Serie. Und manche Sachen sind auch ganz klar völlig überzogen. Also da wird es wirklich ein bisschen pulpy, also wirklich sehr, sehr billig und überdramatisiert. Moritz Bleibtreu zum Beispiel ein guter Schauspieler, aber der spielt so einen PRler in dieser Serie, der eben die ganze Zeit einen Politiker berät, wie er diesen Terror und diese Krise mit diesem Kindermörder, wie er die am effektivsten für seine politischen Zwecke ausnutzen soll. Und Moritz Bleibtreu sitzt während dieser gesamten Zeit, sitzt er in einem Palast aus Glas und Beton und alles ist weiß. Und also er spielt die absolute Klischeefigur eines Strippenziehers hinter den Kulissen. Und es wird wirklich keinerlei Nuance diesen Figuren gegeben. Also er hat auch keine Nuance. Am Ende der Serie wird auch mal erwähnt, dass er immer bei der Arbeit ist und nie zu Hause. Aber so, das wird halt auch noch keine interessante Figur. So. Also die Figur interessiert mich halt dann auch nur begrenzt, wenn sie nichts tut, außer ja, irgendwelche bösen Pläne zu schmieden und so. Also dadurch werden die Figuren einfach unglaublich zweidimensional. Wo eben dieser alte Film, obwohl die Figuren dort deutlich weniger Zeit bekommen, wirkt die ganze Gesellschaft viel komplexer, weil man eben komplexe Fragen in den Raum wirft. Und diese neue Serie macht es sich eigentlich sehr leicht, indem man sehr klare Bösewichte eben auch gibt. Also dieser Innenminister ist halt von Anfang bis Ende super platt und böse. Also wenn man sich einen klassischen Bösewicht vorstellen will, der selbstverliebt ist, was macht man? Man stellt ihn vor einen großen Spiegel, wo er sich wirklich in jeder zweiten Folge bewundert, er sich, während er telefoniert, vor einem Spiegel, manchmal auch nackt, weil er sich einfach so geil findet selber. Und das ist halt einfach super, super stumpf. Das ist halt, da ist wirklich gar keine Nuance dabei. Und es wird auch nicht komplexer. Das ist das Schlimme eigentlich, dass diese Figuren auch nicht mehr Komplexität bekommen. Wir haben dann zum Beispiel manchmal auch einen Genderwechsel, was ja interessant wäre. Also zum Beispiel ist bei dieser kriminellen Organisation, bei der kriminellen Vereinigung ist so die wichtigste Figur, wird gespielt von Sophie Reuss, die spielt so eine Puffbesitzerin und von Anfang an lernen wir diese Figur als extrem gnadenlos und brutal kennen. Also die macht wirklich extrem heftige Sachen. Eine ihrer Edelprostituierten will aufhören zu arbeiten, soweit man das versteht. Und dann zwingt sie die Prostituierte, einen Blowjob bei einem Kaktus zu vollziehen. Also so, wenn ich das schon erzähle, das klingt auch schon super brutal und edgy und heftig. Und man könnte ja auch irgendwas damit machen. Man könnte ja auch sagen, okay, man gibt diesen Figuren noch mehr Raum und lässt die noch komplexer werden. Aber nein, diese Szenen sind dann nur da, um zu schocken oder um heftig zu wirken und führen nirgends hin im Grunde. Also ihre Figur ist wirklich, also noch klischeemäßiger kann man gar kein Bösewicht sein. Also sie trägt immer schwarz extra. Teilweise hat sie ein böses, fieses Lachen drauf, wirklich wie so eine alte Hexe und trägt auch immer so einen klassischen Pimp-Spazierstock mit sich rum, mit dem sie dann auch Leute verprügelt und so, und wo man sich halt echt fragt, was ist denn das hier? Gucke ich hier eine sehr schlechte Comic-Verfilmung oder ist das gerade eigentlich ein Meisterwerk von Fritz Lang, was hier neu verfilmt wird? Und also, wie gesagt, es tut mir leid und ich bin ja wirklich, das betone ich ja immer wieder, ich bin der Letzte, der Podcasts darüber macht, Sachen zu zerreißen und schlecht zu finden. Hier war einfach der Anhaltspunkt, hey, vielleicht ist diese Serie ja auch eine ganz interessante Idee, weil man eben das Ganze modernisiert und noch mehr ein neues Setting bringt. Und in der Idee ist es das ja auch. In der Idee ist es eben, gerade weil man es nach Österreich verlegt und nicht in Deutschland spielen lässt, obwohl wir in Deutschland genug rechte Politiker haben und rechte Hetze, in Österreich ist es natürlich nochmal alles ein bisschen heftiger. Da haben die ja wirklich das Problem, dass da irgendwelche Vizekanzler das irgendwelche Zeitungen verschachern wollen und sonst was für Geschichten. Also die haben ja wirklich gefühlt bei der Bundespräsidentenwahl wählt ja jeder Zweite rechts bei denen. Und deswegen passt es so gut nach Österreich. Es ist so akut, es ist so spannend zu sehen, wie diese Gesellschaft sich entwickelt und wohin das führen kann, diese Angst und dieses fehlende Wissen um eine Situation. Und leider macht man gar nichts draus. Das ist wirklich super schade. Wie gesagt, dann auch so Sachen wie der Soundtrack, die Musik, eben auch das Color Grading, alles ist so auf der Oberfläche und so platt inszeniert, auch effekthascherisch teilweise, sodass es auch innerhalb der Story keinen Sinn mehr macht. Wie gesagt, man versetzt das Ganze in den Winter, also es ist die ganze Zeit Schnee, aber man hat nicht überlegt, warum das im Winter spielt. So, also es ist halt die ganze Zeit kalt und schneit und es sieht cool aus. Schnee im Film sieht immer cool aus. Aber eigentlich wollen wir dann trotzdem, wir wollen auch all die coolen Elemente, die wir hätten, wenn nicht Schnee wäre. Also da läuft dann trotzdem im tiefsten Winter, bei Kälte, nachts, wenn kein Mensch mehr draußen ist, läuft da ein Clown durch die Gegend, der Luftballons verkauft. Das ist dann ein Bild, was man schön fotografieren kann und sich denkt, das ist gruselig, das ist unheimlich, da steht ein geschminkter Clown, der wirkt auch irgendwie ein bisschen gruselig und ein bisschen verstört und verkauft da irgendwelche Ballons an irgendwelche Kinder. Man denkt nur so weit, was ist optisch interessant und was catcht die Leute optisch, ohne dass das irgendeine komplexe Handlung von sich vollzieht oder ob es auch überhaupt in die Geschichte gut passt, sondern es ist völlig beliebig und alle Figuren sollen auch scheinbar so ein bisschen edgy sein und ein bisschen provokant und das führt einfach an Ecken und Enden, wo man erstens mal keine der Figuren mehr mag und auch keine Figur interessant findet, weder und auch mit dem Killer aber dann nicht mehr sympathisiert, wo man ja sagen könnte, man macht die Gesellschaft noch unsympathischer, um noch mehr dieses Dilemma zu schaffen, dass man diesen Kindermörder, der ganz klar krank ist und auch weggesperrt gehört, aber eben, es wäre interessant, dass man das mehr aus seiner Sicht zum Beispiel verstehen könnte, dass er eine kranke Gesellschaft vor sich sieht und diese Kinder, die er tötet, ja irgendwie auch retten will, was ja letzten Endes auch so ein bisschen seine Erklärung ist. Aber es ist überhaupt nicht, es ist halt einfach nicht komplex umgesetzt. Mehr kann ich dazu nicht sagen. Und das Einzige, wo die Serie dann am Ende wird die Serie, wirklich so die letzten 20 Minuten versucht die Serie zumindest was Kreatives zu machen. Denn letzten Endes kommt es auch wieder zum Prozess. Die Kriminellen stellen den Täter in der buchstäblichen Unterwelt von Wien, also in der Kanalisation, in einem tollen Set. Das sieht super dramatisch und toll aus. Und es wird wirklich der klassische Schauprozess wieder veranstaltet. Und dann wirkt es kurz wie ein Theaterstück. Also es dürfen lange Monologe gehalten werden. Das ganze Setting wird auch mal diese sehr dramatische Korrektur der Farben und so wirkt da auch mal passend. Aber das ist halt auch dann zu wenig. Also wenn man in den letzten 20 Minuten von 6 Stunden dann irgendwo mal eine Idee hat, die dann eben auch dementsprechend sich nicht mehr gut einfügt. Es wirkt dann einfach völlig an den Haaren herbeigezogen und passt auch gar nicht mehr mit dem Rest zusammen der Geschichte. Und ja, dann bleibt halt leider nicht viel, was man da loben kann. Also der entscheidende Unterschied einfach zwischen dieser Serie und der Vorlage, dem Film, ist halt, dass die Serie immer versucht, flashy zu sein und eben rein auf der visuellen Oberfläche versucht zu begeistern. Also sowohl mit der Darstellung von Gewalt, eben während in dem Original von Fritz Lang wenig bis gar keine Gewalt gezeigt wird, haben wir das hier eben sehr effektiv und sehr exemplarisch durch die Figur dieser Puffbesitzerin, die eben Leute da wirklich misshandelt und also wirklich Dagobert Duck-mäßiger Bösewicht ist mit ihrem Spazierstock. Und ja, dahingehend kann eben dieser alte Film punkten mit diesen Nuancen, dass man halt weder die eine Seite noch die andere Seite gut oder schlecht findet. Und also, wenn ich jetzt nur schon von den Polizisten oder den normalen Kriminellen in Anführungszeichen spreche, sondern man eigentlich die ganze Zeit erstmal gegen den Kindermörder ist und selbst das nimmt einen Fritz Lang noch. Und am Ende ist es sogar da noch so, dass man sagt, okay, ich bin jetzt aber auch nicht dafür, dass der jetzt einfach in der Lynchjustiz da einfach umgebracht wird. Das kann jetzt auch nicht das Richtige sein. Und ja, dementsprechend, da schafft einfach dieser Film nach all der Zeit eine unglaubliche Tiefe und Nuance zu bringen. Also, wie gesagt, auch die Schauspieler, das ist das Einzige, wo man beim alten Film sagen könnte, manche Szenen wirken da ein bisschen ja, witzig fast schon, weil wenn sich die Bürger untereinander anschuldigen, dann ist es oft schon ein bisschen melodramatisch. Aber letzten Endes gleicht sich sogar das aus, weil der Darsteller des Kindermörders, Peter Lorre, das wirklich gut macht und wirklich am Ende ja wie ein verängstigtes Reh im Scheinwerferlicht vor einem Auto steht und ja, eigentlich nur Angst um sein Leben hat und trotzdem nicht sterben möchte, obwohl er ja mit seinen Taten natürlich sein Leben in eine völlig zerstörerische Richtung gelenkt hat. Und ja, dementsprechend, also dieser Film, ich weiß, es fällt schwer für viele und oh, was zu gucken, was so alt ist, weiß nicht, ob ich das will. Ich kann es wirklich nur empfehlen, guckt euch den Film M von 1932 an, von Fritz Lang. Fritz Lang ist an sich natürlich ein begnadeter Regisseur und ist wirklich jemand, der den Titel verdient, weil er eben nach all der Zeit seine Werke noch so effektiv sind und so stark wirken. Ich mag auch Metropolis sehr gern, aber den zu empfehlen ist wirklich schwierig, weil es ist, wie gesagt, wie ein Stummfilm. Ich glaube, er dauert 3 Stunden gefühlt. Und also eben, das ist wirklich was, das ist nicht für jeden was. Aber dieser Film, M, ich würde wirklich sagen, der funktioniert heute noch genauso gut. Ist wirklich ein starkes Werk. Und ja, man merkt auch, dass Lang einfach seine Hausaufgaben gemacht hat. Er hat hier einfach vorher recherchiert, eben zu einer Zeit, wo das alles nochmal verpönter war als heute. Also er hat mit Triebtätern gesprochen, mit Sexualstraftätern in Gefängnissen, mit denen hat er geredet. Er hat letzten Endes, hat er immer für die UFA, das ist so eine große deutsche Filmfirma, für die hat er eine Zeit lang Filme gemacht, mit denen hat er sich dann zerstritten, bevor er M gemacht hat. Und hat dann wirklich explizit, als er diesen neuen Film machen wollte, hat er mit der neuen Produktionsfirma ausgehandelt, ich möchte völlige künstlerische Freiheit haben. Ich möchte nicht, dass mir da jemand reinredet. Und vielleicht genau deswegen, weil ihm da keiner reingeredet hat, ist dieser Film vollkommen seine Vision und ist nicht an seine Zeit gebunden. Man musste hier nicht darauf achten, dass man das nur den Zuschauern von 1932 recht macht, sondern dass eben, hier ist einfach das Gesellschaftsbild eines Individuums dargestellt. Also Fritz Lang, wie er die Gesellschaft sieht und was für Probleme er sieht. Und Fritz Lang war halt insofern ein Genie, dass er einen sehr modernen Ansatz hatte. Und das Interessante ist auch, so ein bisschen Trivia habe ich hier noch, dass dieser Film aber natürlich sehr missverstanden wurde. Denn am Ende, wenn dieser Schautprozess im alten Film passiert und die ganzen Gangster eigentlich vorhaben, diesen Kindermörder einfach zu lynchen, einfach zu töten, dann entsteht eben diese Frage, ist das richtig oder nicht? Oder sollte der nicht trotzdem der Polizei übergeben werden und einer gerechten oder sinnvollen Strafe zugeführt werden, indem er eben ja in Sicherheitsverwahrung kommt und behandelt werden muss, weil er eben, so wie er da jetzt sitzt, eindeutig ja nicht zurechnungsfähig ist. Und inwiefern kann man jemanden, der nicht zurechnungsfähig ist, für seine Taten ja in normalem Maße verurteilen? Das haut ja nicht hin. Und dieser Film wurde damals definitiv missverstanden. Es gab dann auch Kritiker, die gesagt haben, ah, der Film spricht zu sehr für Lynchjustiz. Andere haben gesagt, das Publikum hat eher gesagt, oh Gott, nee, die tun ja so, als wenn dieser Kindermörder auch ein Mensch wäre. Also es war auch interessant, wie der Film damals aufgenommen wurde. Unter anderem sogar von Josef Goebbels, Hitlers Propagandaminister, hat diesen Film damals auch gesehen und in seinem Tagebuch geschrieben, dass er den Film großartig fand, weil er mal wegging von dieser ganzen Humanitätsdudelei und dass man eben so jemanden auch mal töten muss, weil das richtig ist. Und er hat den Film gar nicht verstanden. Auch hier wieder ein schönes Beispiel dafür, wie dumm Nazis sind, dass sie diesen Film gar nicht kapiert haben. Und letzten Endes wollten sie ihn ja, haben sie ja dann auch gemerkt, dass sie ihn nicht verstanden haben. Sie haben den Film ja dann auch verboten, als er an die Macht kam. Aber im ursprünglichen Sinne dachten sie, das wäre ein Film, der für Mord plädiert und für die Lynchung von ja, Individuen, die natürlich nicht gesellschaftsfähig sind, aber deswegen nicht getötet werden dürfen. Ja, so viel dazu. Wie gesagt, ich kann es nur sehr empfehlen. Guckt euch den an. Das ist so mein Crime-Podcast. Vielleicht gibt es noch einen zweiten, denn es gibt noch eine andere Serie, die ich mir jetzt in den nächsten anschauen will. Und ja, dann bleiben wir weiter im Thema von Mord und Kriminalität und was das mit einer Gesellschaft vor allem macht oder mit Individuen, wie die damit umgehen, wenn sowas ja unter ihresgleichen dann passiert. Das war's vom Toffer Podcast. Bis zum nächsten Mal.